Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um Kunst gehen, um eine Malerin, und zwar Eliane Dinnendahl, die der Gruppe 50 zugehört. Meine Sprache ist die Linie. Sie ist für mich das dominierende bildnerische Element. Sie ist Reduktion der Gegenständlichkeit. Sie ist Ausdrucksträger, Improvisation und der Weg zur Abstraktion. So beschreibt die Wiesbadener Malerin Eliane Dinnendahl ihre Bilder. Ich traf sie an einem sonnigen Vormittag in einem Café der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden, Kurort und Partnerstadt vieler anderer schöner Weltstädte, in denen die 1950 gegründete Künstlergruppe 50 bereits Ausstellungen zeigte. Zum 70. Jubiläum 2020 gibt es einen schönen Katalog, der die Vielfalt dieser fast 20 Künstler in Bildern und Biografien zeigt und deren Geschichte seit 1950 beschreibt. Einzigartige Werke, individuelle und spannende Persönlichkeiten und ein nach der Gründerin benanntes Christa-Möhring-Stipendium, das die Stadt Wiesbaden alle 2 Jahre vergibt, so betonte Kulturdezernent Axel Imholz die prägende Präsenz dieser der Stadt verbundenen und in ihr beheimateten Künstlergruppe. Die Gruppe wurde 1950 gegründet und steht für Qualität, Authentizität, künstlerische Individualität und Vielfalt der zwei- und dreidimensionellen Objekte. Diese Ausdrucksformen, die Werke in Malerei, Grafik, Fotokunst, Plastik und Installationen, lassen sich keiner bestimmten Schule zuordnen. Es ist die klassische Moderne. Die Kunst der Eliane Dinnendahl, die 2009 zu dieser Gruppe hinzukam, reflektiert und prägt, wie die aller Künstler der Gruppe 50, die Stadt und deren kulturelles Leben. Eine Ausstellung zum 70. Jubiläum gab es 2020 im Stadtmuseum am Markt, im Herzen der Kurstadt am Rhein. Dr. Peter Lodermeier schreibt in seiner Einführung zum Katalog zu dieser Künstlerin der Moderne: In Tiere in der Stadt, einem der Aquarelle von Eliane Dinnendahl, finden russische Kapelle, Neroberg-Tempel und Wiesbadener Kurhaus in Verbindung mit allerlei Tieren zu einer geradezu märchenhaften Komposition zusammen. Teils gegenständlich, teils abstrakt schafft die Künstlerin Bilder zum Träumen, vielschichtige und linienbetonte Visionen, die idealisierte Außen- und vor allem Innensichten dieser ihr ganz eigenen Welt preisgeben. Beispiele ihrer Werke sind auf der Webseite der Gruppe 50 www.künstlergruppe 50-wiesbaden.de zu sehen. Ihre Illustrationen zu Liebesliedern aus 8 Jahrhunderten sind unter dem Titel »Du bist mien, ich bin dien« im August von Goethe Literaturverlag erschienen. Hören Sie jetzt, wie die Künstlerin, die viele Jahre in ihrem Theater-, Instrumental- und Aquarellkursen mit Bild, Bewegung und Klang vor allem jungen Menschen inspirierte, uns ihre künstlerische Welt näher bringt. Ich bin Susanne Nielsen und sprach mit Iliane Dinnendahl. Ich begrüße Sie alle zum Kulturspiegel. Ich sitze hier in Wiesbaden in einem hübschen Café mit Iliane und jetzt sagt Dinnendahl. Dinnendahl. Und Sie gehören zu der Künstlergruppe 50. Ja. Und jetzt erzählen Sie mir mal, was das ist und wer Sie sind. Also die Künstlergruppe 50 heißt 50, weil sie 1950 bereits gegründet wurde. Von einer ziemlich bekannten Malerin hier in Wiesbaden, die also auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat und sehr, sehr bekannt ist hier in Wiesbaden. Und Christa Möhring, ja. Und ist Ehrenbürger der Stadt Wiesbaden. Lebt leider nicht mehr, ist vor einigen Jahren gestorben, sehr alt geworden. Und sie hat irgendwann angefangen, hier junge Leute, die malen wollten, einfach zu versammeln. Und sie hat Tipps gegeben, hat denen aber doch sehr viel Freiheit gelassen. Und so kam es, auch heute ist es noch so, dass wir eine Gruppe von, im Moment sind wir 18, also 18 Künstlern sind, die jeder seinen eigenen Malstil hat. Oder auch, wir haben zwei Fotografen dabei, wir haben eine, die Bronzen macht. Also wir sind sehr vielfältig ausgestattet. Und auch eine eigene Philosophie, also das kommt jetzt nicht darauf an, dass man... Überhaupt nicht, nein. Nein, überhaupt nicht. Sie ist so eine Nachkriegskünstlerin gewesen, die wieder den Expressionismus, den modernen, den neuen Expressionismus quasi zum wiedererweckt hat. Denn nach dem Dritten Reich weiß man ja, dass das alles verboten war. Und sie hat damals diese Gruppe auch gegründet, Künstlergruppe 50, also damals hieß es Gruppe 50. Und und diese Gruppe besteht jetzt seit fast 75 Jahren. Und wir sehen uns, alle 4 Wochen treffen wir uns, aber wir malen nie zusammen, sondern jeder hat sein eigenes Studio, sein eigenes Atelier. Und wir besprechen dann einfach, wie es uns geht, ob wir zufrieden sind, wann die nächste Ausstellung gemacht wird. Und das ist sehr wichtig für uns alle, weil wir immer Gruppenausstellungen machen, neben den einzelnen Ausstellungen. Also jeder für sich auch, aber wichtig für uns sind die Gruppenausstellungen. Sind die unter einem bestimmten Thema? Oder? Verschieden. Ja. Wir haben jetzt eine Ausstellung vor in England, das kommende Jahr, und nennen diese Ausstellung Together. Was natürlich auch sagt, wir alle zusammen stellen aus. Und wir haben aber auch schon ganz freie Ausstellungen gemacht, ohne Titel, sodass jeder ausstellen konnte, was er wollte. Wir haben uns ein bisschen zum Ziel gemacht, dass wir die Städte, die Partnerstädte von Wiesbaden, besuchen. Und so haben wir also in sehr, sehr vielen Städten schon ausgestellt. Zum Beispiel im Ausland auch, in Klagenfurt, in Istanbul, wir waren in Breslau, in der Akademie der schönen Künste, eine wunderschöne Ausstellung. Dann eine sehr schöne Ausstellung, oder das Ambiente war so toll, in Gent in Belgien, in einer alten Kirche. Wunderschön. Wer findet diese Plätze? Wir haben dann Kontakte aufgenommen mit der Stadt. Und die wissen ja, dass wir Partnerstadt sind, Partnerstadt Wiesbaden. Und uns dann Angebote gemacht haben, wo wir ausstellen können. Also Türkei, Istanbul ist eine Partnerstadt von Wiesbaden? Fatih, ja. Das ist der Stadtteil Fatih von Istanbul. Und da haben wir im Rathaus ausgestellt. Das war sehr, sehr schön. Also auch riesig groß und man hat uns Staffeleien zur Verfügung gestellt und wir haben alle Bilder auf Staffeleien gehabt. Also es ist ein riesiges Rathaus, ein modernes und ja, das war ein Erlebnis. Und ja, und dann in Berlin waren wir zuletzt in Berlin. Kreuzberg ist auch eine Partnerstadt von Wiesbaden. Also diese Anbindung ist eigentlich eine sehr schöne Ausgangsposition. Ja. Und jetzt müssen wir sagen, wenn ich jetzt zurückkomme auf diesen schönen Katalog, den Sie mir gezeigt haben, da ist natürlich auch Wiesbaden als Thema bei Ihnen. Und Sie, erzählen Sie mal, was Sie machen und wie diese Bilder dann auch ein bisschen, glaube ich, Wiesbaden auch reflektieren. Ja, Aber das war nicht ursprünglich Ihre Nein, meine persönliche nicht, sondern wir gemeinsam haben gesagt, 70 Jahre war das, also von 2020. Wir wollen gerne in Wiesbaden wieder ausstellen. Wir haben ja schon mehrfach in Wiesbaden ausgestellt, im Rathaus und so weiter. Wir wollten also wieder eine Ausstellung zum Jubiläum, 70. Jubiläum machen und haben der Stadt Wiesbaden vorgeschlagen mit Thema Wiesbaden. Und da waren die natürlich sofort angetan und ja, und so hat sich jeder mit der Wiesbaden beschäftigt. Gibt ja viele Möglichkeiten und jeder hat es so nach seinem Gutdünken gestaltet. Da gab es also Installationen, es gab natürlich eine ganze Menge Bilder, Aquarelle, natürlich Ölbilder und auch Zeichnungen. Medium ist Aquarelle. Meins ist Aquarelle, ja, ich male fast nur Aquarelle. Aber ich zeichne auch sehr viel. Also auch meine Aquarelle sind nie oder meistens keine reinen Aquarelle, sondern eine Mischtechnik. Wenn ich ein Aquarell, egal welches Thema, jetzt auch frei, abstrakt, ich sage immer, ich male nicht abstrakt, sondern ich male abstrahiert. Da mache ich einen Unterschied. Man hat mehr Möglichkeiten, dann vielleicht auch ein bisschen was Gegenständliches noch zu erkennen, was für viele Betrachter ja auch immer aufschlussreich ist. Bei Abstrakten steht man manchmal davor und sagt, ja, was soll ich jetzt da? Was weiß ich, ja, genau. Und dann passiert es halt sehr oft, dass wenn das Aquarell an für sich fast fertig ist, dass mir immer noch was fehlt. Und dann nehme ich die Ölkreide oder die Wachskreide und zeichne hinein. Und dann, das sind ziemlich starke schwarze Linien zum Teil. Also auch blau. Es gibt auch, dass ich nicht alles schwarz, aber sehr oft schwarz. Ich versuche damit dann auch Tiefe ins Bild zu kriegen und oder auch dem Betrachter eine Linie vorzugeben. Ja? Das ist, er kann sich an der Linie festhalten. So, das ist mein Empfinden, ganz persönlich. Aber es sind sehr wilde Linien, muss ich dazu sagen. Also es ist halt, ja, sie sind bewegt. Ja. Und viele Leute erwarten einfach ein Ruhebild und das sind keine Ruhebilder bei Ihnen, das sind sehr, ich finde sie passend zu Strawinsky, also sie haben so etwas bewegt es einfach das Jahr. Es ist Musik drin. Ja, da ist Musik es ist drin. Musik drin. Ja. Und Musik, wenn Sie meinen? Auch. Ja. Aber ich bin auch Musikerin, noch nebenbei. Und habe ich habe lange Musik unterrichtet und auch Kunsterziehung unterrichtet. Ja. Und habe mehrere Instrumente gespielt. Und zum Beispiel? Klavier natürlich. Ja. Cello, habe im Orchester gespielt. Ich habe liebe Tuba beginnen. Ja, also mit Blasinstrumenten weniger. Natürlich habe ich die Blockflöte auch als Kind gehabt, klar. Nein, aber auch Gitarre gespielt und so weiter. Also das brauchte ich auch für den Unterricht. Die Gitarre war mein Begleiter immer im Unterricht. Und deswegen bin ich mit Musik und Kunst, das sind meine Favoriten. Und ich sehe auch in den Bildern sehr oft Musik. Ja, also ich sehe sie auch deswegen. Also das hat ja, das kommt aber, es kommt aber vor allem durch die Linie. Ja. Denn die Linie ist die bewegte Sache im Bild. Aber es sind auch sehr brillante Farben. Also Aquarell kann auch sehr zart sein. Was Sie haben, hat sehr viel Umf. Also da ist sehr viel. Verschieden, Sie haben jetzt im Katalog gesehen. Ja, ja, klar. Ja, ja, Sie haben ja auch einiges gezeigt. Aber es sind schon, ich finde immer, Europa hat so etwas Zartes und was Graues. Und es ist sehr schwer, Farbe in Dinge reinzubringen. Also Sie sehen es nicht auf der Straße. Wir sind jetzt nicht in der Karibik, wo ich also oft eher bin, wo man also ein rotes Hemd und einen grünen Rock. Das ist hier nicht. Ja. Und die müssen Sie ja irgendwo herholen, diese Farben. Das inspiriert Sie außer Musik. Ja, aber die Farben sind nie das Dominierende gewesen in meinen Bildern. Nie. Das ist die Linie, immer die Zeichnung. Ne? Und, aber nach wie vor macht mir das sehr viel Spaß. Ich habe also auch. Sie fahren in Wiesbaden. Also ja, ich habe ein kleines Atelier. Ich wollte damit sagen, Sie fahren jetzt nicht nach Südfrankreich. Nein, überhaupt nicht. Nee. Van Gogh oder Matisse und diese intensiven Farben, die kommen bei Ihnen von anderen Dingen. Die kommen also aus mir. Ja. Ich habe auch überhaupt keine Vorbilder oder so. Oder ja. Das, ich weiß also von einer Bekannten, die also gerne Fotos abmalt oder so. Ja. Habe ich noch nie mal Leben gemacht. Ich male, ich lasse mich oft auch während des Malens führen. Führen von der Form, von der Linie, von der Farbe und weiß manchmal gar nicht, wie das nachher wird. Und ja, es ist für mich auch überraschend. Eine Woche mal hingucken, mal wieder hingucken. Ganz wichtig, ja. Ganz wichtig, auch die Sachen einfach zur Seite, wenn man nicht zufrieden ist, zur Seite tun, weg, wochenlang nicht angucken, dann wieder irgendwann mal fällt es einem wieder mal in die Hände und mir ist es oft passiert, dass ich gesagt habe, verdammt nochmal, ist ja gar nicht schlecht, was ich vorher gar nicht gesehen habe. Man guckt anders auf das Bild, als während der Produktion eines Bildes ist man zu nah dran. Ja, man, und wenn man dann eine Weile es gar nicht gesehen hat, entdeckt man plötzlich Dinge, die einen überraschen. Stellt man es auf den Kopf? Also das möchte ich nicht, das merkt man nämlich. Ja, also man kann ein Bild nicht auf den Kopf stellen. Ja. Kommt es drauf an, wenn es nur noch um Farbe geht, aber bei Ihnen geht es noch um Gegenstand. Ja, Gegenstand, ja. Ich habe auch, ich sage ja abstrahierte, ja. Wo man also, ja. Ich dachte jetzt nur gerade, ich sah die Chagalls und bei denen schwebt ja alles rum. Ja, das ist ja, ja. Ist natürlich, wir sind nicht Chagall, aber... Auch sehr religiös, das ganze Chagall. Ja, aber es hat auch dieses Schwebende, ist nicht unbedingt nur religiös. Das ist also einfach auch eine Sicht der Welt, die sich immer wieder verändert. Und ich finde das auch sehr spannend. Also, so etwas. Wenn Sie das jetzt zur Seite legen und Sie bringen es wieder vor und die Ölkreide kommt raus, was dann? Gucken Sie nach Komposition, gucken Sie nach Aussagen, was ist etwas, was Sie dann wieder zu dem Bild zurückführt? Es ist schwer zu sagen, ja? Das ist, weil das dann auch so ein Überraschungsmoment ist, ja, das ist wieder was ich wieder, ja, und was ich vorher nicht wahrgenommen habe, dass ich selbst in meinen Bildern wieder etwas entdecke, was ich vorher nicht gesehen habe. Das ist eben, das entgeht einem beim Produzieren eines Bildes, geht einiges auch, also mir geht es so, was dann plötzlich wieder in Beziehung zu anderen Gegenständen oder zu anderer Farbe oder zu anderen Linien plötzlich ein anderes Bild gibt. Und in dem Moment, wo ich Linien reinsetze in das Bild, verändert sich natürlich alles. Also verändert natürlich sich das ganze Bild. Ja. Und was dann? Lässt man es nochmal liegen oder geht man dann, sagt, hier diese Linien muss ich jetzt verfolgen? Ich denke dann auch, irgendwann, jetzt ist Schluss, jetzt höre ich auf. Und dann, was sehr wichtig ist für mich immer, ich mache die immer gleich in Passepartouts. Das ist, weil ich, es sind ja Aquarelle, also Aquarellpapier, und das muss man ja in einen Bilderrahmen oder zumindest in ein Passepartout machen. Und das mache ich dann gibt das Bild noch mehr her oder anders. Es wirkt wieder anders, wenn das eine weiße oder Abstand zu der Umgebung. Ja, ja, das ist ja, es, was ja, ja, ja, ja, ja, also sehr dieser, gut. Ja. Das ist richtig. Ja, ja. Ja, was also eine Bekannte von mir, die malt nur Stillleben, mehr abstrahiert auch. Oft kann man aber auch Gegenstände erkennen, aber sie sind nicht naturgetreu gemalt. Aber das sind alles Ölbilder. Und so ein Ölbild braucht keinen Rahmen. Das kann man auch so hinhängen. Also das geht bei mir nicht. Deswegen habe ich also sehr viele... Vielleicht braucht er aber auch den Abstand. Vielleicht muss man ihn auch das Bild hinhängen, das Bild auf der Staffelei stehen lassen. Also auch diesen Abstand nur in anderer Weise. Also nicht unbedingt, weil es flach Papier ist. Da kann man das Passepartout wunderbar verwenden. Ja. Bei einem aufgezogenen Ölbild können Sie das nicht eben Nein. An eine neutrale Wand hängen. Ja. Und das machen auch so viele Maler. Natürlich. Aber wenn man anders arbeitet, ich habe auch mit einem riesengroßen Papier an die Wand genagelt, gearbeitet, und dann sieht es natürlich viel besser aus, wenn man das an eine Galerie annagelt. Das ist natürlich klar. Ja, auch Monogramm. Aber es ist mit Papier schon. Und der Vorteil von Papier ist natürlich, dass man es zusammenrollen kann. Und mitnehmen kann. Ja. Das kann ein Bild, was aufgezogen ist, nicht. Und vor allem gibt es dann Craquelé. Das ist was, was viele Leute nicht wissen. Man kann ein Acrylbild unter den Arm nehmen. Ja. Aber ein Ölbild ist Das bricht. Dann brechen die Farben. Und man muss nach außen rollen, hat man mir mal gesagt. Was ich auch falsch gemacht habe. Ja, man will es schonen und rollt es nach innen. Ne? Das stimmt. Und dann gibt es diese Spannung in dem, in dem Medium. Aber Acryl ist natürlich Plastik und das ist an für sich die beste Methode, finde ich, fürs 20. Jahrhundert, um Dinge transportabel zu machen. Also die Acrylfarben, da geht es auch mit. Das kann man auch rollen. Die brechen. Wenn man sie nicht zu dick aufträgt, kann man auch. Also man kann auch mit Acrylfarben wunderbar aquarellieren. Ja. Das ist, also die Acrylfarbe ist wirklich ist schon eine tolle Erfindung, muss ich schon sagen. Das stimmt. Was ich noch sagen wollte, ich habe auch sehr oft eine Art Projekt, dass ich mir ein Thema aussuche. Zum Beispiel habe ich mal mehrere Bilder, ich glaube es waren 12 oder 14 Bilder, über Salomes Tanz. Der Tanz der Salome. Ich bin also sowieso von einem Text inspirieren lassen. Text, das ist die Geschichte von Salomes Tanz. Und den Text gelesen. Ja, oder irgendwie kennen, ja. Und also das zum Beispiel, das war, da hatte ich eine Ausstellung hier, waren mehrere Bilder. Eins ist verkauft worden, war ich sogar sehr stolz, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe also diese Salome in verschiedenen Versionen gemacht, aber alles ziemlich abstrahiert natürlich auch. Zum Beispiel auch als Veitstanz. Der Tanz überhaupt, der Tanz, ein Veitstanz oder ein Schleiertanz. Oder es gibt verschiedene, ich bin auch ein Ballettfreund, gehe sehr gerne in Ballette. Moderne. Und ja, auch. Ja. Alles an sich, ja. Und, eins ist ja sehr kunstvoll. Wenn Sie sagen, Renaissance sehen Sie, aber Barock ist so eine Sache. Der Barock ist an und für sich da, wo die Oper ansetzt. Mhm. Und auch dieses noch sehr geometrische in dem Spiel auf der Bühne. Mhm. Und auch noch, glaube ich, in dem Tanz. Mhm. Erst seit Alvin Ailey und solchen Leuten im 20. Jahrhundert hat man plötzlich einen super freien Tanz. Ja. Ja. Ja, also das ist natürlich bei mir auch eher frei. Ja. Also bei mir müssen auch nicht unbedingt da Arme drauf sein oder so. Ich habe, ich mache das ziemlich frei. Also da gibt es eine ganze Menge Bilder. Ja. Das war eine Reihe. Oder ich eine Reihe nur Stillleben, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Das ist natürlich heute, wenn ich die heute sehe, die sind nicht schlecht. Das hat mir sogar mal einer aus unserer Gruppe gesagt. Das ist also, dieses ist meisterlich gemalt. Also tatsächlich, das kann ich auch. Ja. Aber das ist langweilig heute. Das macht Sie sagen. Ja, ja. Eliane, Eliane. Das war Elisabeth und Anna. Und das den Nachnamen dazu, wie hießen sie vor? Ortmann, ja. Schön. Und dann aber jetzt ein langer, sehr lang. Sagen Sie den? Dinnendahl. Das ist ja fast holländisch, nicht? Kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ja, also ja. Holländisch nicht, aber in der Grenze. Ja, interessant. Mein Mann ist da. Also das heißt mein Mann nicht, aber seine Eltern sind daher. Ja. Also nach diesen Serien, nach diesen klassischen auch und dann sich von Ballett inspirieren lassen. Wobei die Linie wieder wichtig ist. Ja. Die Linie, die eben den Tanz darstellt. Ne? Ja. Die Bewegung des Körpers. Ja. Die Bewegung des Körpers, die wie der Körper sich darstellt. Oder der Schleier, also der quasi, ja, oder die Bewegung, ja, selber. Nur die Bewegung. Es gibt sogar eins, da habe ich wirklich nur sogar mit einem Filzstift nur die Bewegung mal gezeichnet. Also ohne, das ist wirklich mehr so Spielerei gewesen, aber ich habe es aufgehoben, weil es schön die Bewegung des Körpers darstellt. Ne? Das muss man auch so ein bisschen wissen, wie der Körper sich bewegt, wie er, ja. Naja, ich nehme an, als Lehrer haben Sie auch sehr viel Figurzeichen gemacht oder war das? Ich habe mehr mit Kindern. Also ich hatte eine Zeit lang, war ich in einer Schule, bis zur 9. Klasse waren die Schüler. Später war es aber nur noch Grundschule. Aber das war genauso effektiv, genauso aufregend, genauso spannend, mit den Kindern zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel auch Kinder gezeichnet. Während des Unterrichts habe ich Porträts gemacht, aber das sind Schnellporträts. Also das war dann höchstens 10 Minuten. Dann ist ein Gesicht von der Seite, meistens von der Seite im Profil, fertig gewesen. Und die habe weitergegeben an die Schüler. Die erste Zeit habe ich die alle weggegeben und dann irgendwann haben wir in der Schule einen Kopierer bekommen und da habe ich gedacht, jetzt kann ich auch kopieren und habe den Kindern die Kopien angeboten. Da habe ich gesagt, wie, wollen wir nicht? Wir wollen das Original. Dann habe ich gesagt, nee, also da müsst ihr, ich möchte ja auch eine Erinnerung haben. Da habe ich dann habe es geschafft, dass ich also die Originale behalten habe und ich habe also 160 Zeichnungen allein in der Schule gemacht. Aber ich muss sagen, dass ich den Unterricht natürlich richtig aufgebaut habe, dass wir erst also wirklich klassische Porträts uns angeguckt haben. Und man glaubt nicht, was Kinder äußern, was die sehen. Manchmal kommt man gar nicht auf die Idee. Da gab es eine, wenn ich das noch erzählen darf, ja, da gab es eine im zweiten Schuljahr, die Kinder sind 7 Jahre alt, ja. Da habe ich ein Bild von Picasso vorne hingestellt, und zwar einen Harlekin, der ein sehr bekanntes Bild, der zum Teil einen bunten Anzug anhat, und zum Teil aber auch noch keine bunten. Also wie die eine Hälfte des Körpers ist schon bunt und die andere noch nicht. Und dann haben die Kinder natürlich sich Gedanken gemacht, er wäre nicht fertig geworden. Und ein Kind, und das hat mich wirklich vom Stuhl gehauen, sie hat gesagt, er sitzt da, der Harlekin sitzt auf einem Schemel, er sitzt da, weil er auf seinen Auftritt wartet. Und so langsam stellt er sich vor, wie das jetzt sein wird. Und das sieht man an ihm, weil ein Teil schon Farbe ist und ein Teil noch nicht. Also das Kind hat es ganz kindlich ausgedrückt. Aber ich war wirklich erstaunt und fand das ganz toll. Und so gab es mehrere Sachen. Also ich habe das sehr gerne gemacht, Bildbetrachtung. Aber dann auch, wie gesagt, Porträts. Und dann hinterher, so, jetzt versuchen wir mal, uns gegenseitig zu zeichnen. Ne? Bleistiftzeichnung. Was kommt dabei raus? Das habe ich auch. Das war dann aber in ihrem vierten Schuljahr. Dann waren die schon 10, 11 Jahre alt. Ne? Also ich finde, je weniger man vorgibt, desto interessanter wird das Ergebnis. Also Paul Klee hat sein Leben lang versucht, wie ein Kind zu malen. Es ist ihm aber ausgetrieben worden, schon wahrscheinlich in diesen frühen Jahren. Und das zurückzufinden dahin, ist ja ein Teil des Künstlers. Während es Leute gibt, die glauben, dass nur ein absolut perfektes Bild, wenn man, gehen wir mal in die Renaissance oder gehen wir ins Barock zurück, das im Museum hängt, ist Kunst. Und das ist sehr schwierig zu erklären, dass das auch aus dem Inneren kommen muss, dass es nicht nur Technik ist, sondern auch Herz. Aber Kopf und Herz, ja, alles. Aber gerade diese alten Meister, die ja also so ganz naturnah gemalt sind, sind oft, ich sage dazu, gar keine Kunst, sondern das ist schon Kunsthandwerk. Ja. Das kommt ja auch daher. Die hatten ja riesige Ateliers mit wie vielen Schülern, die das Malen gelernt haben, wie ein Handwerker. Und, und deswegen ist meiner Ansicht diese, die alten Künstler, die man so bewundert, ist ja auch in Ordnung. Finde ich ja auch sehr toll. Aber es ist Kunsthandwerk. Und das ist nicht mehr Kunst, was wir... Kunsthandwerk steht im Vordergrund. Aber die Entscheidung, wie die Figuren anzuordnen sind, die sind zwar wahrscheinlich den Meister abgerungen, also wie man Komposition betreibt. Aber natürlich muss ich mir natürlich auch, wie ich meine Figuren hinstelle in meinem eigenen Atelier, dann auch selber überlegen. Also das ist auf dem Handwerk basiert. Aber wenn ich eine neue Kommode mache, muss ich auch wissen, wo die Griffe müssen an einer bestimmten Stelle sein. Aber sie können total andere Formen annehmen, solange sie benutzbar sind. Aber dieses Benutzbare, diese Technik, da haben Sie recht, da ist vieles bei den alten Meistern im Vordergrund, weil man es, wie Sie sagen, in einem Workshop gelernt hat. Absolut. Und ich finde auch heute noch, dass jeder Maler, der sehr abstrakt malt, trotzdem möchte ich immer wissen, wo kommt er her? Ja. Hat er eigentlich, ach, das ist übrigens die Lüpertz-Geschichte. Das hat er damals gesagt. Ich habe meinen Schülern früher nie gesagt, zeichne mal richtig, zeichne mal genau, was du siehst. Und das hat er heute, sagt er, ist das wichtig. Erst einmal zeigen, was man überhaupt, ob da eine Begabung ist, ob eine, eine Möglichkeit ist, überhaupt richtig zu zeichnen. Vor allem vom Zeichnen kommt das. Aber dann kann man sich weiterentwickeln. Und das ist zum Beispiel bei Ricarda so. Ne? Die konnte toll zeichnen. Ja. Ganz sagenhaft. Also diese Zeit und die hat Ricarda sich so... Das müssen wir sagen. Das ist eine Kollegin von Ihnen aus der Künstlergruppe 15. Genau. Und die hat sich so entwickelt, dass sie vollkommen frei malt. Ja. Ne? Ja. Und diese Bilder kennt man ja, die heutigen. Aber sie kommt wirklich von dem akribischen Zeichnen. Grafisch, ja, genau. Zeichnen und das konnte sie. Ja. Und ich kenne auch jemand anders, die heute zeichnet, aber die kann es nicht anders. Sie zeichnet wirklich wie ein Kind. Aber hat sie hat vielleicht auch diese Wahl getroffen im Endeffekt, dass sie sich sagt, ich kann auch in diese Richtung gehen und daraus etwas anderes machen. Also man darf nicht unbedingt erwarten, dass jeder das Gleiche entwickelt. Ja, aber ich sehe, um das Abstrakte zu verstehen, möchte ich gerne immer wissen, wo kommen die her? Wo kommen sie her? Die Weiterentwicklung, das ist für mich das Wichtige. Und Sie haben Sie selber, sind Sie vom Zeichnen her gekommen? Ja, immer. Ich habe immer gezeichnet. Ja. Also, und hatten auch einen Lehrmeister, der Ihnen das also auch beigebracht hat? Und wer ist das? Wer ist Ihr Idol und wer war Ihr Lehrer? Mein Lehrer war Heinz-Rudi Müller. Aha. Bei dem habe ich auch Examen gemacht. Und der war der Gründer der Künstlergruppe 50. Aha. Auch das noch mit der Christa Möhring zusammen. Und die haben später. Ich bin viel, viel später. Ja. Ich bin ihm begegnet vor ungefähr 30 Jahren. Da hatte er eine große Ausstellung hier in Wiesbaden. Und ich hatte ihn über fast 30 Jahre nicht, oder sagen wir mal, gute 20 Jahre nicht gesehen. Komme rein in diese Ausstellung und er sieht mich und kannte noch meinen Namen. Ich war so perplex und habe mich so gefreut auch. Ja. Und dann hat er mir seine Ausstellung erklärt und gezeigt. Und dann, wir haben haben uns gleich geduzt. Und dann habe ich. In Deutschland nicht so. Nee, normalerweise. Ja. Ja, es war mein Lehrer. Also ja. Ich meine. Naja, und, aber es war eine Zeit vorbei, wo man sagt, natürlich, ich verehre ihn jetzt so sehr, dass ich ihn haben möchte. Könnte ja auch sein, dass ich ihn so verehrt habe. Er hat dann später, nachdem er dann pensioniert war, hat er dann in der Volkshochschule noch Kurse gegeben. Und ich hatte ihn eingeladen zu mir nach Hause und da hängt ja alles voller Bilder. Petersburger Hängen, weil übereinander und überall hängt was. Und er kam rein und sagte, was, hast du das gemalt? Das, ich bin ja ganz, du musst unbedingt zu mir kommen in meinen Kurs. Und er hat gesagt, ich habe das immer schon versucht, da reinzukommen. Der ist immer voll. Und da hat er gesagt, und am Montag bist du da. Und dann habe ich bei ihm 2 Jahre lang habe ich den Kurs mitgemacht und dann hat er aufgehört und ich sollte ihn weitermachen. Also ich übernehmen. Und ich konnte das aber nicht. Ich hatte damals alte Eltern und Schule und so weiter. Das war zu viel. Das konnte ich nicht. Naja, aber er lebt leider nicht mehr. Aber er war auch ein ganz toller Maler. Bei ihm habe ich sehr viel gelernt. Ich glaube, wir haben alle solche Menschen. Ich kann sagen, dass ich eine Professorin habe, die Kunstgeschichte unterrichtet hat. Die hat mir aber wirklich Tür und Tor geöffnet für die Kunst der 70er Jahre, die Frauenkunst in Amerika. Das wäre mir nie, und zwar eine Lettin, oder ist eine Lettin, sie lebt noch, ist fast 90. Und wir sind jetzt im Jahr 2022, müssen wir sagen, am Ende des Jahres. Und es ist schön, dieses Gespräch zu haben, aber man kann es sich auch 10 Jahre anhören. Und vieles, was gesagt wird, ist einfach aktuell, weil es eben in die Tiefe geht, wie man Kunst macht. Ich finde es immer toll, wenn man mit Künstlern spricht, weil vieles man reflektiert. Man natürlich. So nachdenken, was ist eigentlich das, was ich selber für mich denke. Gibt es noch etwas, gibt es noch irgendwelche Berge, die selber zu ersteigen sind? Gibt es Sachen, die man bereut oder Sachen, die man noch wünscht? Also es gibt bestimmt noch irgendwo etwas, wo man sagt, das wäre jetzt mein Traum, mein Ziel, mein irgendwas. Ich möchte gerne immer weitermachen, habe aber im Moment auch mal eine Phase, wo ich gar nichts mache. Ja. Wo ich also, ich habe leider mit den Augen Probleme und obwohl malen kann ich immer noch, aber mit dem Zeichen wird es schwierig. Und das ist natürlich, das ist ein Päckchen, was ich mit mir schleppe und was ich versuche irgendwie dann zu akzeptieren. Und mir bleibt ja nichts anderes übrig. Es ist nichts zu machen. Ich finde, man kann Umwege finden. Und man kann neue Methoden und Techniken entwickeln. Ja, natürlich. Deswegen großflächig malen. Ne? Also ich habe Schwierigkeiten. Haben Leute gemacht, der lag am Rücken für ein Jahr oder so. Ja, der hat dann einen Stab und einen Besenstiel gemalt. Okay. Den auch. Aber trotzdem, ich bleib dabei und ich bin ja nach wie vor, ich war 10 Jahre die Vorsitzende der Gruppe. Das habe ich natürlich durch meine Schwierigkeiten mit den Augen habe ich aufgegeben, weil ich nicht mehr gut lesen kann. Ich lese sehr vieles mit dem iPad und Notebook und dann kann ich es eben vergrößern. Ja, das ist eine große Hilfe. Und aber ich bin gerne in der Gruppe und wir sehen uns auch, wie gesagt, regelmäßig. Ja, und habe jetzt ein großes Ziel, dieses Jahr die Ausstellung in England, was allerdings schwierig ist. Das müssen wir mit den Zollgeschichten und so weiter. Ja, das ist nicht so. Das ist, da kann man nicht alle einrollen und unter den Arm nehmen und fahren. Ja, also da müssen wir das schon sehen. Aber das ist erst das Ende des Jahres. Aber das ist ja überbrückbar. Also so etwas lässt sich lösen irgendwie. Ja, dann wünsche ich Ihnen für dieses Jahr 2023 viel Erfolg. Danke. Der ganzen Gruppe, das ist ja nicht nur persönlich, da hat jeder vielleicht 3-4 Werke in dieser Ausstellung. Da können Sie durchaus den Saal füllen. Ja, gut. So. Ja, das können wir. Das können wir jeden sehr, Fall. Sehr schön. Und wir wollen Bilder sehen von Bildern. Ja, ja, denn ich habe auch einen Blog. Das heißt, ach Gott, ein Foto für die Radiosendung. Ja, weil wir natürlich auch Bilder zeigen und uns freuen, wenn alle Leute es hören, aber es auch lesen. Genauso. Okay. Herzlichen Dank, liebe Eliane. Und vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie immer wieder Wege machen und dann trotzdem zum Ziel kommen. Und das Ziel ist ja wirklich lebenslange Kunst. Da gibt es gar nichts. Also Künstler ist nicht pensionsfähig. Nein, gibt's nicht. Das ist richtig. Das ist ein Lebensjahr. Ja? Okay. Vielen Dank. Das ist sehr schön. Danke. Susanne Nielsen und ich wünsche Ihnen jetzt einen ganz tollen Tag. Seien Sie nett zueinander. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und bis zum nächsten Sonntag. Ihre Susanne Nielsen und Ihre Eliane Dinnendahl und unser Produzent Bill. Tschüss. Ich darf mich noch einmal von Ihnen verabschieden und mich bedanken für das nette Interview, das mir Eliane Dinnendahl gab. Und ich möchte Ihnen sagen, melden Sie sich bei ihr. Sie ist auf der Gruppe 50 Webseite zu sehen. Auch ihre Kontakte sind dort und ihre Kunst und viele andere Künstler dort natürlich auch. Und sie freut sich, wenn sie von Ihnen hört, wie Ihnen diese Sendung gefallen hat und vor allem auch zu ihrer Kunst. Da können Sie so einiges bestimmt inzwischen sagen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, einen schönen Sonntag, Ihnen noch eine gute Woche, bis zur nächsten Sendung am nächsten Sonntag wieder neu. Und diese ganzen Sendungen sind natürlich immer im Archiv weiterhin zu finden, bis 2011 zurück, also seitdem wir einen Podcast im Internet haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie nett zueinander sind. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye von mir, Susanne Nielsen und Produzent Bill Davidson und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke, eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen, jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit, schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. W